Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Mit Gesa Ufer, hallo nochmal und gleich mit ganz frischer Ware vom 70. Filmfestival in Cannes. Dahin schalten wir jetzt, oder noch genauer gesagt, wir schalten in die Südstaaten während des amerikanischen Bürgerkrieges. Das ist nämlich der Schauplatz von Sofia Coppolas neuem Film The Begilted. Miss Martha! Miss Martha! Girls, we all need to help. Quickly, he's losing blood. Anke Lewecke ist für uns in Cannes und Anke, wir sind hier ganz genau in einem Mädchenpensionat. Es geht um einen verwundeten Yankee-Soldaten, der von diesen Lehrerinnen und Schülerinnen dort aufgenommen und nicht nur gesund gepflegt wird. Das sind geschlossene Welten, die auch sowas von einem goldenen Käfig haben, eine Art Leitmotiv in den Filmen von Sofia Coppola. Sie selbst hat in einem Interview mal von ihrer Kindheit im goldenen Käfig erzählt. Sie ist ja aufgewachsen in dieser berühmten Kinofamilie als Tochter von Francis Ford Coppola. Anke, du und ich, wir kennen die Situation ja jetzt nicht so sehr aus eigener Anschauung, aber lass uns mal spekulieren, ist das eher Fluch oder Segen, wenn man als Regisseurin einen solchen Übervater des Kinos hat? Was meinst du? Na, Sofia Coppola hat ja immer ganz offen erzählt, dass ihr Vater sich immer gewünscht habe, dass sie Regisseurin wird, auch wenn er es nie ausdrücklich gesagt hat. Und dann musste sie ja mit 18 Jahren schon in Der Pate 3 die Tochter von Al Pacino spielen, die dann erschossen wird, hat ziemlich miese Kritiken bekommen. Dann wollte sie gar nichts mehr mit dem Filmgeschäft zu tun haben, hat dann aber irgendwann das Buch The Virgin Suicides gelesen, dann heimlich das Drehbuch geschrieben. Und das passt so richtig, weil da geht es ja auch um eine geschlossene Welt, um Mädchen, die nicht ausbrechen dürfen. Also da in ihrem ersten Film geht das Motiv los, das sich dann auch zum Beispiel fortsetzt in Marie Antoinette. Natürlich ist Versailles auch ein goldener Käfig. Und als sie 2006 hier den Film vorgestellt hat, da kann ich mich noch immer dran erinnern, dass Francis Ford Coppola ihr nicht von der Seite gewichen ist und immer wie so ein großer, schwerer Schatten war. Jetzt kommst du ja gerade mit ganz frischen Eindrücken aus dem Kino. Wie reiht sich denn in dem neuen Film, also wie reiht der sich ein in diesen Sofia Coppola-Kosmos? Ja, das passt schon. Also das ist ja ein Remake von Don Siegels gleichnamigen Film aus den 70er Jahren. Und hier ist der Schauplatz auch eine Mischung aus Schloss und Gefängnis, in dem weibliches Begehren und Frustration nebeneinander stehen. Also das Ganze spielt in so einem Südstaatenanwesen, wie wir das so kennen. Weiße Säulen, dann ausladende Treppen, Schaukelstühle. Und natürlich dürfen die engen Korsetts auch nicht fehlen. Und das ist ein Mädcheninternat und das wird von strenger Hand eben von Nicole Kidman geführt. Und diese Welt ist insofern geschlossen, weil Bürgerkrieg herrscht. Man hört aus der Ferne immer die Kanonendonner. Und du hast ja schon in der Handlung erzählt, dann taucht da dieser Soldat auf. Er wird von Colin Farrell gespielt und der versucht, diese Frauen mit Blicken und Flirts zu manipulieren. Und dieser männliche, wehrlose Körper steht natürlich für einen erotischen Ausbruch aus diesem prüden, adretten Dasein. Und hier wird der geschlossene Raum wirklich zum Versuchslabor, diese Konstellation zwischen einem Mann und sieben Frauen, die zwischen 10 und 50 Jahre alt sind, wird auch zum Geschlechterkampf. Anke, du hast gerade gesagt, The Begilted, das ist das Remake eines Filmes, den der amerikanische Regisseur Don Siegel gedreht hat. Aber Don Siegel war ja nun so ein klassischer B-Movie-Regisseur, dessen Filme sind ja wirklich in erster Linie rau, sehr düster, sehr gewalttätig. Übernimmt Sofia Coppola viel auch von diesem Stil? Naja, dieser Film ist schon mehr als Frauenwelt angelegt. Also im Original gibt es auch Sklaven, tauchen Soldaten aus den Südstaaten auf. Und der Film von Don Siegel verbindet auch so die sexuell aufgeladene Stimmung mit der dampfenden tropischen Natur, mit der Hitze des amerikanischen Südens. Hier sind die Bilder eher steril und der Dampf scheint aus irgendeiner Nebelmaschine zu kommen. Und ich meine, damals war Clint Eastwood einfach der Mann. Und er hat mit seiner anderen Männlichkeit als Colin Farrell einfach irgendwie von unten bis oben das ganze Haus mit seiner Präsenz ausgefüllt. Also der Film war auch archaischer und hier ist es alles so ein bisschen mehr unterhaltsamer angelegt. Also wenn man die Frauen, wenn sie sich um ihn streiten, er lobt einen Apfelkuchen, dann sagt die eine, ach, den habe ich gemacht, die andere nach meinem Rezept, die dritte, ach, die Äpfel habe ich gesammelt. Das ist alles ganz unterhaltsam. Mhm. Es gibt aber nicht die Abgründe wie bei Don Siegel. Aber trotzdem ist dieser Film interessant, gerade eben innerhalb des Schaffens von Sofia Coppola, weil es eben wieder diese geschlossene Welt ist. Und die überführt sie ja jetzt mal in die amerikanische Geschichte und diese Bigotterie. Lotterie von damals und der Konservatismus, den gibt es ja auch noch heute in den Südstaaten. Und diese Frauen, das sind letztlich auch so zeitlose Sofia Coppola-Frauen, die im goldenen Käfig immer ihre Persönlichkeit behaupten wollen. Anke Lewecker aus Cannes mit ihren Eindrücken nach der Premiere von Sofia Coppolas neuem Film The Begilted. Ganz herzlichen Dank, Anke. Tschüss.